Orte, die besonders viel Nahrung bieten, wecken Begehrlichkeiten. Auch Vorräte müssen geschützt und bei Bedarf verteidigt werden. Die Konsequenz? Gewalt grassiert. Das zeigen die Gräber. Da sind viele erschossen, sagt Grauzinski Windhäuser. Aus Schweden und dem Baltikum sind Skalpierungen bekannt. Dienten die im schwedischen Kanaljorden gefundenen, auf Holzpfähle gespießten Köpfe der Abschreckung? Im brandenburgischen Großfriedenwalde wurde ein Mann entdeckt, der aufrecht stehend begraben worden war. Er steckte nur bis etwa über die Knie in der Erde. Der Rest seines Körpers verweste sichtbar, bestialisch stinkend. Bissspuren an den Knochen zeigen, dass sich Tiere über seine Leiche hermachten. Wahrscheinlich sei er tot begraben worden, schreibt das Forscherteam um den Archäologen Thomas Theerberger und die Anthropologin Bettina Jungklaus. Wahrscheinlich? Und was, wenn nicht? Jörg Orschied hatte in den 1990ern nicht nur die Schamanin als potenzielles Gewaltopfer begutachtet, sondern auch die Funde aus der großen Offnethöhle und vom Hohlensteinstaate. In letzterer fanden sich drei Schädel, die dort Jahrhunderte nach dem Tod der Schamanin sorgsam deponiert worden waren. Sie stammten von einer Frau, einem Mann und einem nicht einmal zweijährigen Kind mit Hydrocephalus, Wasserkopf. Stumpfe Schläge hatten mindestens zum Tod der Erwachsenen geführt. Schnittmarken zeigen, dass die Schädel vom Körper abgetrennt worden waren. In der großen offenen Höhle waren Ausgräber schon 1907 auf zwei Schädelnester gestoßen. In Gruben fanden sich einmal 28 und einmal 6 Schädel, die dort als noch komplette Köpfe, also nicht entfleischt oder verwest, niedergelegt worden waren. Insgesamt handelt es sich um die Häupter von 9 Frauen, 5 Männern und 20 Kindern. Alles spricht für ein Massaker. Viele Schädel weisen massive Gewaltspuren auf. Vermutlich waren Stein- oder Geweihäxte die Tatwaffen.